soziale Einbindung, soziale Anerkennung, Lebensinhalt und materielle Absicherung hängen für die meisten Menschen weitgehend vom Arbeitsplatz ab. Darum ist die Frage, was bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit geschieht, für sie ein hochemotionales Thema. Und ein Trauma ist die Angst, man könne in kurzer Frist auf Hartz-IV-Niveau abstürzen. Mit diesem Trauma wird in Deutschland Politik gemacht. Unstreitig ist, dass ein reiches Land es durchaus verkraftet, wenn die Grundsicherung derer, die nicht für sich selber sorgen bzw. sorgen können, sich auf 3, 4 oder 5% des Sozialprodukts beläuft. Da aber soziale Prozesse ihrer Natur nach dynamisch weiterwirken und niemals ins Gleichgewicht kommen, gibt es auch kein Gleichgewicht des Sozialmissbrauchs. Sozialmissbrauch im strengen Sinne liegt vor, wenn jemand staatliche Leistungen bekommt, für die er nicht die ihm objektiv mögliche Gegenleistung erbringt. Dies prägt nämlich die Mentalität der solchermaßen Begünstigten sowie die Mentalität derer, die ihnen dabei zuschauen, also letztlich alle. Es raubt zudem den ungerechtfertigt Begünstigten ihren Stolz und beeinflusst sie auf Dauer ungünstig. In der Kindheit und Jugend durchläuft der Mensch einen Reifungsprozess, indem er vorbereitet wird auf ein eigenverantwortliches Leben als Erwachsener. Diese Jahre sind bestimmt durch soziale, intellektuelle und praktische Lernfortschritte, die ausreichend fordern und in der Summe sinnstiftend wirken sollen. In die Phase jenseits der Erwerbsfähigkeit, das Alter, tritt der Mensch als fertig geprägtes Subjekt ein, mit einer Identität und einem Selbstbewusstsein, das sich aus vergangenem Tun speist. Doch vielen alten Menschen fällt, auf sich selbst zurückgeworfen und vieler Möglichkeiten zur Selbstbestätigung im sozialen Austausch beraubt, die Sinnstiftung schwer. Sie fällt ihnen übrigens umso leichter, je mehr sie mit Befriedigung auf ihre aktiven Jahrzehnte zurückschauen können. Ziel und Mitte verliert das Leben aber, wenn die rund 4 bis 5 Jahrzehnte, die zwischen der Jugend und dem Alter liegen, nicht sinnhaft durch die Erfüllung von Anforderungen, fremde oder selbstgesetzte und damit verbundene produktive Leistung erfüllt werden. Für die meisten Menschen wird dies die Erwerbsarbeit sein, denn nur eine Minderheit verfügt über so viel Eigenantrieb und schöpferische Impulse, dass sie, etwa durch künstlerische oder wissenschaftliche Tätigkeit oder die Ausübung von Ehrenämtern, ausreichend Struktur und Sinn in ihr Leben bringen kann. Diese Minderheit ist übrigens aufgrund persönlicher Eigenschaften kaum in Gefahr, Opfer von Dauerarbeitslosigkeit zu werden. Lässt man zu, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in transferabhängiger Passivität halbwegs komfortabel dahindämmert, tut man den Betroffenen den größten Tort an und schädigt auch die Kinder und Jugendlichen, die in solchen Strukturen aufwachsen, frühzeitig in ihrer geistigen und seelischen Entwicklung. Es ist in erster Linie gar nicht so wichtig, was man arbeitet und was man dafür bekommt. Entscheidend für das Selbstgefühl und die persönliche Zufriedenheit ist das Bewusstsein, den eigenen Unterhalt und den der Familie bestreiten zu können und der Zwang zur disziplinierten Lebensführung, der sich aus regelmäßigen Pflichten und einem durch sie strukturierten Tagesablauf ergibt. Es war einmal Mode, von Entfremdung durch Arbeit zu reden. Dies war ein Missverständnis, denn die Sperrigkeit und Unbequemlichkeit des im Moment gerade Ungeliebten, die mit jeder Arbeit verbunden sind und deren erfolgreiche Überwindung durch Willenskraft und Anstrengung, ist ja die eigentliche Quelle der persönlichen Befriedigung. Wirkliche Entfremdung erfährt der Überflüssige, wenn ihm staatliche Transfers den Kauf hochkomplexer Produkte einer Arbeitswelt gestatten, in der er selbst gar nicht benötigt wird. Die Demütigung liegt nicht darin, dass die Gütermenge, die ihm die Transfers ermöglichen, zu gering wäre. Er wird sie sowieso immer als zu gering empfinden, sondern darin, dass niemand seiner Dienste bedarf. Diese Demütigung kann auf zweierlei Weise kompensiert werden, nämlich aktiv, indem man Selbstbestätigung in einer Betätigung sucht, sei es bezahlte Arbeit, sei es Sport, sei es eine ehrenamtliche Aufgabe, oder indem man sich passiv verhält und aufkommende Unzufriedenheiten verscheucht, indem man Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten und Videos konsumiert. Diese Variante bevorzugt erfahrungsgemäß der harte Kern der Transferempfänger. Konsum kann das Gefühl der Demütigung nur betäuben, nicht beseitigen. Oft führt er in die Sucht. Das ist schlecht für die persönliche Entwicklung der Betroffenen und ihren künftigen produktiven Einsatz. Und katastrophal für die Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Und die werden immer mehr, denn die tatenlos von Unterstützung Lebenden suchen zunehmend Lebenssinn in der Gründung großer Familien nach dem Motto: Wenn mich sonst niemand braucht, so brauchen mich wenigstens meine Kinder. Mehr Kinder bedeuten zugleich mehr Transferleistungen. Hier liegt eine der Quellen für den wachsenden Anteil von Kindern und Jugendlichen in den sogenannten bildungsfernen Schichten. Über das generative Verhalten wird so eine Entwicklung in Gang gesetzt, die für die Zukunft der Gesellschaft mindestens so bedrohlich ist wie die rein quantitativen Veränderungen durch die demografische Alterung.